Schreckliches Lied. Ich sehe so viele verschlafene Augen, müde Gesichter, übernächtigt und. Das kriegt man am besten mit einem Lied weg. Das heißt, wir singen und die Morgen früh. Aber einstimmen muss das ein anderer, ich kann nur mitbrummen. Wer macht das? Wolf? Und die Morgen früh, das ist unsere Zeit, wenn die Winde um die Berge singen. Die Sonne macht dann die Täler weit und das Leben, das wird sie uns bringen. Und das Leben, das wird sie uns bringen. Deinen Sorgen sind nun ausgemacht, in die Hütten ist der Schein gedrungen. Nun ist gefallen das Tor der Nacht, vor der Freude, der Freude, da ist es ersprungen. Vor der Freude, der Freude, da ist es ersprungen. In der hellen Morgenfrühe sind wir da, keiner wird uns hier den Weg vertreten. Die Städte fahren und die Teller da, und die Lärche, die hören wir singen. Und die Lärche, die hören wir singen. Ein langer Acker liegt die Erde weg, jetzt muss das hier die Tat beginnen. Ein Hunger ist in die Augen gesenkt, neue Lande wollen wir uns gewinnen. Neue Lande wollen wir uns gewinnen. Möchte ich dir einiges zum Sinn angläubiger Feiergestaltung sagen. Es ist so, dass ich meinen Vortrag so ein bisschen in Anlehnung und in Abgrenzung zu anderen Überlegungen hierzu gefasst habe. Ich habe einmal von Richard Eichenauer eine Abhandlung über den Sinn freireligiöser Feiergestaltung. Richard Eichenauer ist den Älteren unter uns sicherlich noch ein Begriff. Er hat damals, sagen wir mal, so eine Kurzfassung von Günthers Rassenkunde geschrieben, die Rasse als Lebensgesetz, und dazu noch ganz vernünftige Gedanken gemacht und hat im Lehmannsverlag dann so Bücher über Musik und Rasse, er war eigentlich Musikwissenschaftler, veröffentlicht, die ganz lesenswert sind. Nach dem Kriege ist er nicht mehr in der heidnischen, sagen wir mal, artgläubigen Bewegung gewesen, sondern er ist bei den Freireligiösen gewesen, ebenso wie viele andere in der deutschgläubigen Bewegung vorher gewesen war, bei Hauer in der Deutschen Glaubensgemeinschaft. Und Richard Eichenauer hat also über den Sinn freireligiöser Feiergestaltung gesprochen, anhand der freireligiösen Vorstellung. Ich habe dann von Hauer selbst, der die Deutsche Glaubensgemeinschaft, die DG geleitet hat im Dritten Reich, jedenfalls einige Jahre lang, habe ich Ausführungen über Feier und Brauchtum zu Rate gezogen. Und dann natürlich von unserem Altmeister Dr. Kusserow, das, was er dazu in seinem Buch Artglaube und im Buch Wesenweg Ziel neuen Glaubens geschrieben hat. Ein paar eigene Gedanken habe ich mir dann auch noch gemacht. Zunächst einmal Feiergestaltung. Wir haben in einer unserer Kühen des Artbekenntnisses den Satz, Sitte und Brauch sind Bestandteil jeder religiösen Gemeinschaft. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, aber es gibt immerhin eine Gemeinschaft, nämlich die deutschgläubige Gemeinschaft, die sagt, Sitte und Brauch sind frei. Das heißt also, Sitte und Lehre sind sogar frei, nach deren Auffassung. Das heißt also, ein Brauch als solchen, einen festgefügten Brauch, wollen Sie nicht anerkennen. Sie sagen, man soll vielleicht sich an örtliche Bräuche anlehnen, aber Sie lehnen für sich selbst ganz bewusst ab die Schaffung einer eigenen Brauchtumsform. Wenn wir jetzt aber uns Religionsgemeinschaften ansehen, uns bei der ganzen Welt ansehen, dann stellen wir fest, überall finden wir überlieferte Formen, wie gefeiert wird. Ob das bei den Christen Pfingsten ist, das ist immerhin etwas, was sie nicht geklaut haben, in anderen Feste haben sie ja geklaut und da ist dann sehr viel Heidnisches drin, aber Pfingsten nicht. Ob das also bei den Christen Pfingsten ist, ob das bei den Juden verschiedene Formen ihrer Feiern sind, beispielsweise das Purimsfest, ob wir im Koran bestimmte Feiern haben, überall sammelt sich die religiöse Gemeinschaft und fasst letztlich das zusammen, in der Feier, was sein soll. Und da kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, wir als hartgläubige Menschen, ist das auch was für uns? Ist das nicht vielleicht viel zu äußerlich? Ist das nicht vielleicht einfach nur eine Form, so wie die katholische Messe eine Form ist, etwas, was also aufgesetzt wird als Schauspiel, was abläuft vor denjenigen, die dort daran teilnehmen. Ein bisschen machen sie auch mit, es wird ein bisschen gesungen. Und ist das etwas für uns artgläubige Menschen, die wir doch ja alle auch über nicht geringe Verstandesgaben verfügen, ist das für uns eigentlich etwas, was wichtig, was wesentlich ist? Ich will vorwegnehmen, ich halte es für sehr wichtig, für sehr wesentlich. Und zwar deswegen, weil wir, wenn wir uns über religionstheoretische Fragen unterhalten, nur auseinandersetzen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir setzen uns auseinander, dazu dieser philosophischen Frage, der hat die Meinung und der andere hat die Meinung, Willensfreiheit, ja, nein, wie steht man dazu, verschiedene andere Dinge auch, da kann man mit Fug und Recht streiten, kann debattieren, kann diskutieren, kann sich auseinandersetzen. Zusammenschließen tut man sich in einer Feier. Da ist es so, dass die Gemeinschaft beschworen wird, da ist es so, dass es keine Abweichungen gibt. Derjenige, der nicht singen kann, der brummt zumindest etwas mit oder er singt zumindest nichts anderes. Das ist also immerhin schon mal was. Das heißt, es wird also hier insgesamt gesehen eine Gemeinschaft geschaffen und das bedauere ich dann natürlich, das sage ich jetzt mal ganz klar, wenn man sich aus dieser Gemeinschaft ausgrenzt und einen eigenen Singkreis macht. Das ist also auch eine bestimmte Form der Abgrenzung. Ich sage das mal ganz so. Dann zeigt man nämlich, man will eigentlich mit denen nichts zu tun haben und dann fragt man sich natürlich, warum die dann überhaupt kommen, wenn sie eben nicht gemeinsam singen wollen. Das ist mal ein ganz klarer Punkt. Das heißt also, in einer Gemeinschaft schließt man sich zusammen, indem man etwas gemeinsam macht. Das Lied ist eine ganz, ganz wichtige Sache dabei. Aber auch indem man etwas gemeinsam hört. Musikstücke als solche. Musik ist ja ganz wesentlich. Und Musik ist nicht nur zur Einstimmung wesentlich. Und man fragt sich ja immer, warum Musik uns so erhebt. Sondern Musik ist letztlich ein Widerbild der kosmischen Ordnung. Musik ist zusammengesetzt aus einem Haufen verschiedener Töne. Wenn man die also beliebig auf dem Klavier anschlagen würde, ergibt sich überhaupt nichts daraus. Dadurch, dass diese Töne, diese ganz verschiedenen, dieses ganze Spektrum, diese Riesenzahl unterschiedlicher Töne in eine bestimmte Form gesetzt wird, in bestimmte Schwingungen gesetzt wird, in bestimmte Längen gesetzt wird, dadurch entsteht Musik. Und das zeigt uns letztlich, als Widerspiel die kosmische Ordnung, die wir ja auch in unserer ersten Chüre beschworen haben, das Lebensgesetz, die Naturgesetze, das Eingebundensein in die göttliche Ordnung, sei es, dass man das wie die Inner Rita nennt, sei es, dass man vom Kosmos spricht, wie die Griechen, oder von Midgard, der heiligen Ordnung der Germanen. Alle Indogermanen hatten diese Auffassung einer großen göttlichen Ordnung und diese wird symbolisiert eben auch durch Tonschöpfungen. Nicht umsonst sprechen wir von Tonschöpfungen, von einer Schaffenskraft, die dahinter steht, aus diesem Konglomerat verschiedenster Töne etwas zu schaffen, was uns ergreift, was uns mitreißt, was uns fröhlich oder auch traurig stimmen kann, je nachdem. Das heißt also, die Musik als solche ist nicht nur Beiwerk bei einer Feier. Die Musik als solche gestaltet auch, die Musik als solche führt uns auf Dinge hin. Wir können uns natürlich jetzt, das ist eine der Formen, wir können uns jetzt natürlich auch überlegen, was wäre, wenn wir jetzt nicht Feiergestaltung machen würden. Ich sage mal, wir würden uns einer ganz wesentlichen Einflussmöglichkeit begeben. Zunächst mal auf Kinder. Auch Kinder bekommen das mit, zumindest wenn sie etwas älter sind. Auch die werden mit eingebunden, auch die bekommen die Schwingungen mit. Und durch ein Lied, was Sie vielleicht mit 6, 7 Jahren gehört haben, der Herbstwind weht über Stoppelfeld, meinetwegen. Da wird also viel mehr ausgesagt und bleibt viel mehr hängen, als wenn man da also 3 oder 4 Monate lang mit Ihnen religiöse Unterweisungen über das Christentum macht und über die Schädlichkeit des Christentums. Das geht nämlich ins Unterbewusstsein ein, weil es eben gesungen wird. Das wird also richtig eingeschleust in die Gehirnbahn. Und durch solche Lieder werden Kinder dann eben auch geprägt. Nicht umsonst setzt ja auch die katholische Kirche schon ganz früh vor der Pubertät mit der Erziehung ein, mit der Kommunion ein und auch da werden ganz bevorzugt Lieder eingesetzt. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht Feiergestaltung machen würden, würden wir uns wesentlicher Dinge begeben. Ein weiterer Punkt ist natürlich, wir haben einmal die Lebensfeiern und wir haben die Jahresfeiern. Die Jahresfeiern die zeigen auch wiederum allein durch den Namen Jahresfeier wieder unser Eingebundensein in diese große kosmische Ordnung. Wir richten unseren Lebenslauf nicht nach irgendwelchen Heilanden, die irgendwann irgendwo geboren oder nicht geboren sind, sondern wir richten in Auferstanden oder nicht Auferstanden und, sondern wir richten unseren Lebens-, unseren Jahreskreis, richten wir nach der Ordnung, die die Sonne uns vorgibt. So wie der Sonnenlauf im Jahr geht, so gestalten wir unsere Feiern, unsere Jahreslauffeiern. Und allein dadurch, dass wir schon Jahreslauffeiern machen, dass wir sie in den Jahreslauf einbetten, diese Feiern, zeigen wir, dass wir uns in dieses kosmische Gesetz hineinstellen. Das heißt, die Feier als solche, ohne den Inhalt jetzt schon zu betrachten, als solche zeigt, dass wir uns in die kosmische Ordnung einfügen. Und ganz wichtig natürlich die Lebensfeiern. Wie viele deutsche Menschen sind noch in den Kirchen? Ganz einfach deswegen, weil sie sagen, erstens, wir wollen eine anständige Hochzeit haben, besonders die Frauen. Das soll also ein bisschen würdig sein. Ist ja auch richtig, soll man also nicht ironisch sehen. Durch die Betonung bestimmter Feiergestaltungen ist es so, dass sich natürlich ein bestimmter Tag im Leben ganz besonders einprägt. Und es ist selbstverständlich ein Unterschied auch für eine Ehe, ob man da einfach nur zum Standesamt geht, in Jeans meinetwegen, und macht dann eine Unterschrift, oder ob eine bestimmte Feier dabei ist. Das heißt also, ob das etwas prachtvoll gestaltet ist, ob die Braut in einer bestimmten Kleidung ist, ob der Bräutigam in einer bestimmten Kleidung ist, ob Lieder gesungen werden, ob ein Beiwerk dabei ist und. Das war ganz wichtig, schon bei den Germanen, da gab es ja nicht den Priester, der den Segen gab, es gab auch nicht den Goden, der den Segen gab, sondern die Hochzeit, die wurde zwischen den Sippen ausgemacht, und das waren die Sippenobenhäuber, die dann also letztlich diese Hochzeit gestaltet und verbindlich geschlossen haben. Auch da war es so, dass dazu ein fest überliefertes Brauchtum gehörte. Und viele sind eben deswegen noch in der Kirche, wenn sie jünger sind, weil sie sagen, wir möchten mal kirchlich heiraten, das soll nicht einfach nur so formell über Standesamt über die Bühne gehen. Wenn sie dann allerdings mal in heidnischen Kreisen eine Hochzeit mitgemacht haben, dann haben sie gesehen, dass man das auch sehr schön ohne Kirche gestalten und machen kann und oftmals sogar viel schöner, weil der Pfarrer oder Pastor natürlich seine Standardrede drauf hat. Eine Standardrede, die dann manchmal also auch total entgleist, wie das möchte ich hier so als kleine Beigabe erzählen, bei meinem Bruder passiert ist. Der ist mit mir aus der Kirche ausgetreten, aber dann hat er leider Gottes jemanden geheiratet, der also eine religiöse Erweckung bekommen hat. Er war schon verlobt und dann hat er also das nicht zur Veranlassung genommen, also sich zu trennen wieder und hat dann also kirchlich geheiratet. Und ich muss sagen, das war also einer der schönsten Tage meines Lebens in der Kirche. Ich bin also nie so gerne in der Kirche gewesen wie an diesem Tage. Der Pastor war schon etwas älter, aber der hatte die Braut also konfirmiert und sollte das deswegen machen. Und er fing also so an, ja, wir haben ja jetzt ein neues Namensrecht. Wir können ja jetzt den Namen der Frau annehmen, obwohl mein Bruder seinen Namen behalten hat und die Frau hat nicht mal einen Doppelnamen genommen. Also wieso hat er auch keinen Weißen? Hat er wohl gerade in der Zeitung gelesen. Und was sehen wir, wo haben wir die Namen noch? Fing er dann weiter an. Wir sehen die Namen auf den Grabsteinen. Und woran erinnern uns die Grabsteine? An die Vergänglichkeit allen Lebens. Und dann hat er 10 Minuten lang über die Vergänglichkeit allen Lebens gesprochen, dass alles Glück vergeht, dass man daran denken muss, dass man einmal stirbt und dass die Trauer in die Welt gekommen ist. Und man merkte plötzlich, er schwebte so über der Gemeinde, guckte mal oben. Plötzlich guckte er runter und sah da jemanden in Weiß sitzen. Die Braut nämlich, die dort mit entsetztem Gesicht kniete. Dann ging so ein richtiges Zucken durch ihn. Nun kam er aber von seiner Beerdigungsplatte nicht mehr runter, die er drauf hatte. Fand also nicht den Übergang und sagte dann als Letzten das. Und darum wollen wir jetzt alle herzlich fröhlich sein. Ich habe also schon, nachdem ich das merkte, dass er die falsche Platte drauf hat, ich habe mir tausend auf die Schenkel geklopft. Ich wäre fast geplatzt vor Lachen bei der ganzen Geschichte. Und selbst meine Schwägerin, die etwas unkritisch gegenüber kirchlichen Dingen ist, meinte, die Rede wäre nicht so gut gewesen. Also, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass solche angeblich feierlichen Dinge dann deswegen, weil der also seine Platte abzieht, und zwar immer dasselbe und gar nicht abgestimmt auf das Brautpaar, das interessiert ihn ja gar nicht. Er hat seine Standardrede und da gibt es so Redenbücher, die die Kirche vorschreibt, und da sucht er sich eine raus und das ist dann seine Standardrede und die trägt er dann vor. Dass so etwas also sehr viel weniger eindrucksvoll sein kann als eine nicht-christliche heidnische Feier. Da soll man also, wir haben ja auch Jüngere da, da soll man also auch in seinen Bekanntenkreisen dann Mut machen, wenn die vor der Frage stehen, und soll ihnen vielleicht dieses abschreckende Beispiel, was ich hier gerade gebracht habe und was also verbirgt ist, erzählen. Das heißt also, die Lebensfeiern führen viele Menschen dazu, noch in der Kirche zu sein. Dazu kommt also die Totenfeier, die Beerdigung, man will anständig unter die Erde gebracht werden. Gerd Rothe macht das ja hauptberuflich, Heiden anständig unter die Erde zu bringen. Und ich habe schon von ihm gestaltete Feiern gesehen, die waren also auch sehr viel besser als Feiern, die gestaltet sind von der Kirche. Ich selbst habe mal für Nils Hjort, einen alten Freund aus der Anthropologiegesellschaft, die Totenrede gehalten. Und da ich ihn persönlich kannte, war das natürlich alles also auch viel, viel besser. Und dann habe ich nachher so ein Gespräch mitgehört, als wir dann also da am Friedhof gingen, sagten sie also, der Pastor hätte ja toll gesprochen, nur warum hat er seinen Talar vergessen? Also, das ist halt so eine Sache. Man sieht also, man kann es also auch ganz gut selbst und alleine machen. Und so sollte man es auch tun. Das heißt also, wir müssen den anderen, denjenigen, die noch in der Kirche sind und nur deswegen in der Kirche sind, weil sie anständig unter die Erde gebracht werden wollen, weil sie anständig heiraten wollen, denen müssen wir sagen, wir selbst können es viel besser. Wir sollen sie dann durchaus auch mal zu solchen Feierlichkeiten mit einladen, damit sie das sehen und feststellen können. Obwohl natürlich ansonsten diese Lebensfeiern, das möchte ich auch mal sagen, Familienfeiern sein sollten. Das sind nicht Feiern für den großen Kreis und das sind eben vom Prinzip her auch nicht Feiern, wo irgendein Weihwart irgendetwas macht. Bei uns wäre das dann ja der Bode. Boden haben bei Familienfeiern nichts zu suchen, außer dass sie vielleicht irgendwo am Tisch sitzen und ihr Mädchen mitticheln. Aber die sollen um Himmels Willen nicht anfangen, jetzt Weihehandlungen vorzunehmen. Unter Dr. Kusserow ist das in der Hartgemeinschaft zum Teil so gewesen. Wer also die älteren Bücher hat, der weiß das, dass er dann also so quasi den Segen den Kindern gegeben hat, so bei der, na, beim Namensfest, beim Liebefest. Oder dass er also gesagt hat, hier, bei der Eheweihe, so dann also irgendwie den Ringwechsel vorgenommen hat und solche Dinge. Das alles sollen wir wirklich vermeiden. Das führt nämlich zu einer Verkirchlichung des Glaubens. Und ich muss sagen, Pfaffen sind immer schlecht. Heidnische Pfaffen genauso wie christliche Pfaffen. Wir haben das im Heidentum ja auch die Entwicklung da bei einigen Berliner heidnischen Gemeinschaften, die so auf den pfäffischen Sektor losgehen. Da gibt es dann einen Goden und einen Obergoden und einen Allherjahrsgoden, der steht also über der ganzen Welt so ungefähr. Und da werden dann also schon wieder so Abstufungen geschaffen. Und der eine weiht den anderen. Und wenn er von dem geweiht ist, dann darf er wieder andere weihen. Und das fängt dann so schön an und natürlich haben sie alle einen sehr viel größeren und besseren Zugang zum Göttlichen als zu den germanischen Göttern, als wir armen Laien, die wir also nicht so groß geweiht sind. Und da sieht man, wohin so etwas führt. Bei Lebensfeiern haben Weihwarte, Goden oder dergleichen nichts zu suchen. Die werden gestaltet von der Sippe selbst, vielleicht unter Zuhilfenahme, gerade bei der Beerdigung ist es ja schwer, die Angehörige dann da vielleicht die Worte zu finden und dazu Hilfenahme von Freunden oder eben von Sprechern, die das aus unserem Kreis machen. Aber man sollte also auf gar keinen Fall dort so etwas Vergleichbares, wie die christliche Kirche hat, einführen. Das wird es jedenfalls, solange ich Leiter der Artgemeinschaft bin, bei uns nicht geben, weil ich es für enorm gefährlich halte. Denn Pfaffen sind alle Schmarotzer, das müssen wir mal ganz klar sagen. Die leben vom Schweiß der anderen Leute. Und sie mögen sich nennen, wie sie wollen. Weil sie vorgeben, einen besseren Zugang zum Göttlichen zu haben, nutzen sie das schamlos aus. Und wie man das nun nennt, ob man das Tempelzoll nennt, wie Gesa von dem Menji, was da gezahlt wird, oder ob man das Opferpfennig nennt, oder ob man das also Klingelbeutel nennt oder Kirchensteuer nennt, vom Prinzip her ist es alles dasselbe. Die Leute werden dafür geschröpft, weil man behauptet, man hätte einen besseren Zugang zum Religiösen und zum Göttlichen. Das ist etwas, was wir bei uns auf gar keinen Fall aufkommen lassen sollten. Und was ich also auch im Rahmen dieser Feiergestaltung einmal sagen möchte, dass jeder von uns aufgerufen ist, wenn in seiner Gefährtschaft, in seinem Freundeskreise solche Anfänge anfangen, denen also zu wehren und zu sagen, nee, also du bist nicht mehr weihevoller als wir einfachen Mitglieder hier und du kannst hier nicht irgendwelche besonderen Handlungen vornehmen, die hier vielleicht die Ehe oder die Geburt des Kindes oder die Namensgebung des Kindes ganz besonders mit weihevollen Dingen versehen. Wenn wir also das nicht wollen, was die christlichen Kirchen wollen, mit ihrem Gottesdienst, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll bei uns die Feier aussehen? Gott, Gebet und Opfer, das ist eigentlich das, was in vielen Religionen eine entscheidende Rolle spielt. Wie man den Gott nun nennen mag, ob Allah oder Jehova oder ob das Fetische sind in Afrika, ist egal, geopfert wird ebenfalls und gebetet wird auch. Man möchte etwas von diesen Göttern erreichen und deswegen sendet man ihnen Gebete. Und das alles machen wir nicht. Wir opfern nicht, wir beten nicht. Und die Gottesauffassungen sind in der Artgemeinschaft freigestellt. Das heißt also, wie soll eigentlich unsere Feiergestaltung inhaltlich gestaltet sein? Und da hat also Richard Eichenauer einen Satz gesagt, der mir zunächst mal etwas befremdlich vorkam. Er sagte nämlich, ich antworte mit dem allbekannten Dreiklang, an den göttlichen Ideen des Guten, des Wahren und des Schönen sollen wir uns hochziehen, diese sollen wir behandeln. Nicht mehr Gottesdienst, sondern Ideendienst. Der Begriff Ideendienst gefällt mir nicht so, weil also überhaupt für Ideen, man kann von Ideen überzeugt sein, aber ein Dienst an Ideen, das finde ich also nicht so schön. Aber wenn er das jetzt erläutert, dann wird da was Richtiges draus. Er sagt nämlich, die göttlichen Ideen des Guten, des Wahren und des Schönen, anders gesagt, der Sittlichkeit, der Wissenschaft und der Kunst. Und das sind nur drei Dinge. Da fragt man sich, was haben die nun wiederum mit unserer Feiergestaltung zu tun? Die Kunst natürlich als allererstes. Da kann man sagen, wir setzen das Lied ein, wir setzen Musikstücke ein bei unserer Feier, da ist die Kunst gegeben. Aber wir dürfen sagen, nicht nur in dem Zusammenhang sollte Kunst nach meiner Auffassung eingesetzt werden, sondern auch in andere, auch die darstellende Kunst, sollten wir bei uns versuchen, wieder einzuführen. Ich habe das mal so angedacht, wir müssen dazu noch ein paar mehr Mitglieder sein, aber ich halte es für wirklich sinnvoll, dass wir eine Laienspielgruppe bei uns gestalten. Es gibt also eine ganze Reihe von Stoffen, die wir gestalten können. Es sind in den letzten 70, 80, 90 Jahren viele Stücke gemacht worden, die man zum Teil umschreiben müsste, weil die Wortwahl nicht so glücklich ist und auf die heutige Zeit nicht passt, aber die den Byron-Mythos beinhalten oder die eben die Geburt des Sonnenkindes beinhalten oder ähnliche Dinge auch. Das heißt also diesen Sonnenwend-Mythos. Und wir haben so etwas bei den Griechen ja überliefert. Da haben wir mit den Tragödien, mit den Satyrspielen und anderem haben wir wirklich Gestaltungsformen des Gottesdienstes, die bis in unsere Zeit gekommen sind. Leider haben wir das von den Germanen nicht. Wir wissen nur, es gab dort den Laich, der also gestaltet war aus einem Chor, wie man annehmen muss. Das heißt ein Sprechen, Wechselgesang. Es wurde gesungen, es wurde getanzt. Der Tanz spielte eine ganz wesentliche Rolle und es wurde etwas dramatisch dargestellt. Da kann man sich natürlich sagen, ja, aber ist das nicht Gaukelei? Wir wissen ja, dass wie vor Shakespeare die Theater angesehen waren, nämlich ganz schlecht, diese Gaukler, die dort also herumzogen und anderen Leuten etwas vormachen. Ich meine nicht, und Richard Eichenauer ist da einer Meinung mit mir, ich meine schon, dass die Darstellung bestimmter Erlebnisse durch eine sinnbildhafte Form, dass die also ganz, ganz wichtig ist. Richard Eichenauer sagt dann, die Forschung meint, und das ist in der Tat der Fall, dass solche Spiele einen Sympathiezauber ausüben sollten. Das heißt also, wenn man jetzt einen Sonnenmythos aufführt, dann sollte damit die Sonne bewegt werden, wiederum ihre Bahnen zu gehen. Ich glaube das nicht, dass also unsere Vorfahren die Auffassung gehabt haben, dass man mit einer Art Sympathiezauber einen solchen Sonnenlauf nun beschwören könnte. Dagegen spricht Stonehenge und die ganze Anlage. Da konnte man nämlich genau vorausberechnen, wann die nächste Mondfinsternis war, wann die nächste Sonnenfinsternis war und. Und wenn man das auch vorausberechnen konnte, dann brauchte man keinen Sympathietauber, dann wusste man genau, das passiert genau dann und dann. Das heißt also, ich glaube nicht, dass das etwas mit Sympathiezauber zu tun hat. Ich meine einfach, dass man auch da sich einordnen wollte in das große kosmische Geschehen, dass das der Grund gewesen ist. Und die Frage natürlich, kann es Wirkungen haben? Und da sagt Richard Eichenauer, natürlich können Spiele Einfluss auf den Weltlauf haben, und zwar in der Form, durch Spiele werden geistige Kräfte freigesetzt. Und wenn man überhaupt der Meinung ist, dass geistige Kräfte eben etwas bewirken können, dann muss man eben also auch dazu kommen, dass man dann sagt, jede Kraft hat ihre Wirkung, also haben natürlich auch solche Spiele ihre Wirkung, ihren Einfluss. In einem anderen Sinne als Sympathiezauber, aber eben doch in einem Sinne. Und auch das ist natürlich etwas, was ergreift, was erhebt, was nicht umsonst gerade bei den Indogermanen verbreitet gewesen ist und wo wir nach unserer Auffassung wieder dazu kommen sollten. Man soll das Spiel, das die Christen so verteufelt und verketzert haben, immerhin ist ja ein Mädchen von Calvin verbrannt worden, ein siebenjähriges Mädchen ist verbrannt worden, das sollte man immer wieder erzählen. Ein siebenjähriges Mädchen ist verbrannt worden, weil es mit einem Reifen am Heiligen Sonntag gespielt hat, hat so einen Reifen getrieben auf der Straße. Dafür hat Calvin es verbrennen lassen, 7 Jahre alt, weil es am Heiligen Sonntag etwas Gotteslästerliches getan hatte, nämlich gespielt hatte. Also nicht nur die Katholiken haben verbrannt, die Protestanten haben es ganz genauso gemacht, und zwar in übelster Art und Weise. Wir haben eine andere Auffassung zum Spiel. Wir haben es gestern ja auch gesungen. In Landsknechts Lieder kommt es zum Ausdruck. Bei Tacitus ist es beschrieben, das Würfelspiel, das Laster der Germanen. Sicherlich, wenn man es dann also um Kopf und Kragen macht, die Spielerei, dann geht es zu weit. Aber ansonsten muss man sagen, das Spiel, wir sehen es ganz anders und für uns kann es durchaus eine Bedeutung haben. Symbole. Spielen sie eine Rolle? Sollten sie eine Rolle spielen? Auch da gibt es manche, die Puristen sind und sagen, wir wollen gar keine Symbole haben, wir haben nur den reinen Ideendienst. Auch da bin ich anderer Auffassung. Nicht umsonst würde man Symbole so hassen, wenn sie keine Kräfte entfalten würden. Nicht umsonst würde man Symbole verbieten, wenn von ihnen keine Kraft ausgehen würde. Das ist also ganz klar und ganz natürlich, dass von Symbolen Kraft ausgeht. Und nicht umsonst gab es jetzt diesen Aufschrei, als das Christenkreuz verbannt wurde aus den Schulen. Das ist also eine Sache, die wissen natürlich genau, das hat Wirkung, wenn das dort hängt. Sie sind nicht verbannt, also sie sind halb verbannt, aber es braucht dann nur noch ein paar engagierte Eltern und dann sind sie also aus den Schulen weg. Und immerhin haben wir es jetzt das erste Mal schon erreicht, das erste Mal erreicht, dass aus einem Gerichtssaal, nämlich in Koblenz, das Kerzenkreuz weggenommen werden musste. Da hat nämlich ein Angeklagter, Kurt Müller, der hat gesagt, also das sei für ihn, er sei nicht verhandlungsfähig, wenn er dieses Kreuz sieht, weil er da Beklemmung kriegt. Unter diesem Kreuz sind also laufend Millionen Hexen und Ketzer verbrannt worden, er sei Heide. Und er könne hier also nicht an der Verhandlung ordnungsgemäß teilnehmen, wenn das Kreuz dort hängt. Die haben also für die Dauer des Prozesses das Kreuz aus dem Gerichtssaal entfernt. So, das heißt also, das Kreuz anzugreifen, dieses Symbol wegzudrehen, das ist also eine ganz wichtige Sache. Wir sollten eigentlich sagen, lass ihnen doch ihre Kreuze, das stört uns doch nicht. Also wir sollten da durchaus offensiv sein. Die haben uns unsere Irminsul nicht gelassen, die haben uns unseren Lebensbaum nicht gelassen, die haben die heiligen Donaueichen nicht gelassen. Wir sollten ihnen heute ihr Kreuz nicht lassen. In ihrem kleinen Winkelchen, im Kämmerchen können sie es haben. Aber in der Öffentlichkeit hat das Kreuz nichts zu suchen. Stattdessen haben wir unsere Symbole. Und das ist natürlich die Irminsul. Und das ist wiederum das Symbol für die kosmische Ordnung. Denn das ist die Weltensäule, die das Weltall trägt. Und das sich alles dreht, gekrönt vom Nordstern, der also letztlich der ruhende Pol am Himmel ist, um den sich alles dreht und wendet. Das ist unser Symbol und auch von diesem Symbol geht natürlich Kraft auch, und auch um dieses Symbol kann man sich dann sammeln. Symbole habe ich gesagt. Wie sieht es aber mit der Wissenschaft aus? Wissenschaft im Rahmen einer religiösen Feier. Und da ist es so, dass wir natürlich einmal auch im Rahmen einer Feier einen Vortrag einsetzen können. Wir haben morgen Feiern gehabt in der Art Gemeinschaft. Wir machen das in Hetendorf ja auch regelmäßig, die unter einem bestimmten Thema stehen. Und das kann man also unter ein religiöses Thema stellen, unter ein philosophisches Thema. Man kann es unter ein Dichterwort stellen und daraus dann etwas entwickeln, das alles geht. Und das ist also auch durchaus eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, denn wir sollten uns bemühen, und das macht ja die Wissenschaft, wenn sie jedenfalls ehrlich ist, das Wahre ans Licht zu kehren, das Wahre zu bringen, das Wahre zu verbreiten. Darum kümmert sich die Wissenschaft. Unser Glaube geht zwar über die Wissenschaft hinaus, er geht über das Erkenntnisvermögen hinaus, aber er darf nicht im Widerspruch zu dem stehen, was wir wissen. Auferstehung der Toten von verwesten Leichen körperlich ist nicht möglich, ist naturwissenschaftlich nicht möglich. Wer einen solchen Glauben hat, der setzt sich damit gegen jede Vernunft, der setzt sich damit gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis. Und so einen Glauben lehnen wir ab. Und da unser Glauben im Einklang mit der Wissenschaft ist, haben wir die Wissenschaft natürlich auch nicht zu fürchten. Und können wir sie eben auch einsetzen und können wir eben auch Erkenntnisse, die die Wissenschaft gewonnen hat, in unseren Vorträgen verwenden. Diese Vorträge, die im Rahmen einer Jahreslauffeier oder einer Morgenfeier besonders stehen sollten, können sich natürlich auch ausrichten an bestimmten Persönlichkeiten, bedeutsamen Persönlichkeiten unserer Geschichte, Armin beispielsweise, der also letztlich uns hier die Freiheit gemacht hat. Wir haben ja, wir wären verrömert, genauso wie die Franzosen. Dann ist diese große Tat mit der Schlacht im Teutoburger Wald, wie es so schön heißt, die lag ja ein bisschen anders, gegeben hätte. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann sehe es heute hier in Deutschland ganz anders aus. Dann sehen wir nicht nur ganz anders aus, sondern dann sähe es auch anders aus. Das heißt, wir hätten ja so eine ganz andere religiöse Auffassung in vielen Dingen. Wir können auch andere Persönlichkeiten nehmen aus unserer Geschichte, Reichsgründer Otto den Großen, Heinrich den Ersten. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Widukind natürlich, ganz wichtig. Da kann man die gesamte Sachsengeschichte dann aufbauen. Oder wir nehmen irgendwelche Ketzer, die also von Sigrid Huhnke ja sehr gut in Europas anderen Religionen dargestellt worden sind, die verfolgt worden sind, und stellen Sie dar, nehmen Sie zum Thema, zum Vorbild für eine Morgenfeier. Da hat also das Wort, da hat die Wissenschaft, da hat der Vortrag seine Berechtigung. Und dann das Schöne. Das Schöne hat auch das bei uns eine Berechtigung. Das Gute, das Wahre, das Schöne. Im Rahmen der Kunst wird es verwandt, aber es wäre schön, wenn wir das Schöne auch direkt darstellen könnten. Also wenn wir mal ganz viel Geld haben, dann schwebt mir vor, einen schönen Abguss von Klimt beispielsweise in Hedenow aufzustellen. In Wind und Sonne ist ein wunderbares Standbild, und die werden alle neu gegossen. Die sind zwar früher mal für die Reichskanzlei gemacht worden oder für andere Zwecke, aber die ganzen Formen haben überlebt, und heute werden die also nachgegossen, und es gibt sie, aber die sind natürlich nicht ganz billig. Das ist ganz klar. Aber also auch eine schöne Plastik hinzustellen, auch das strahlt aus, und auch das ist etwas, ohne dass wir jetzt etwas anbeten, dass wir das also als ein heidnisches Gottesbild nehmen, oder dass wir sagen, das ist die Freier, die wir hier hinstellen, und dann da vielleicht Freier mit Runen drunter schreiben. Unabhängig davon, das machen wir ganz bestimmt nicht, kann man sich erfreuen an einer schönen Plastik, an einem schönen Bild. Und das erhebt die Seele. Das bewegt ja Kunst. Wer hier den Petersen-Bildband mal durchgeblättert hat, diese wunderbaren Bilder gesehen hat, er wird eben ergriffen. Genauso wie er von Musik ergriffen wird, wird er eben also auch von Bildern, von Plastiken ergriffen. Und auch da kann man Dinge aussagen. Petersen hat eine wunderschöne Holzplastik geschaffen. Leider, muss ich sagen, ist sie im Kriege verschollen. Sie stand in Berlin. Das war die Embler. Die haben sie einmal bei der Anthropologie auf einem Heft gebracht, wie aus einem Baum heraus eine Frau wuchs. Das heißt also, die Hälfte ist Baum und dann wird daraus eine Frau. Das ist wunderschön gestaltet. Eben das ist ein Teil unseres Mythos. Und wenn man so etwas kriegen könnte und bei uns aufstellen könnte, wäre das natürlich ganz hervorragend. Und dann das Gute, das heißt die Sittlichkeit als Gegenstand unserer Feier. Wir haben unser Sittengesetz. Wir haben damit, anders als die Freireligiösen oder viele andere heidnische Gemeinschaften, einen Rahmen, eine Richtlinie dessen, was wir tun sollten. Wir können mehr tun, als da drin steht. Wir können uns aber an diesem Sittengesetz ausrichten und haben dort also formulierte Sätze, die wir auch einsetzen können in unserer Feier, die wir in unserer Feier zum Gegenstand der Behandlung machen können. Das heißt, so merkwürdig wie zunächst mal dieser Ideendienst klang als Gegenstand der Feier, so merkwürdig ist es nicht. Aber ich sage mal ganz klar, das soll nicht eine lehrbuchhafte Abhandlung werden, wenn wir eine Feiergestaltung machen. Es bringt also gar nichts, wenn ich jetzt eine Weihnachtsfeier mache beispielsweise und erzähle jetzt eine Dreiviertelstunde lang etwas über germanische Weihnachtsbräuche. Also das kann man sonst wo machen, das kann man abdrucken, aber da kommt keine Stimmung auf. Das ist zwar ganz interessant, wann da das erste Mal der Juleblock reingeschoben wurde und wie das in Schweden ist, und da mich fasziniert das sehr. Ich habe Riesensammlungen darüber und ich versuche das wirklich rauszukriegen. Aber für eine Feier ist das völlig ungeeignet, so lehrbuchartige Belehrungen zu machen und da dann also zu sagen, wie schon unsere alten Vorfahren, und dann kommt das also alles, was die alles gemacht haben oder angeblich oder tatsächlich gemacht haben. Das tötet geradezu eine Feier. Die Ausführungen sollten nicht zu lang sein, die dort gemacht werden. Sie sollten zwar durchaus einen gewissen zentralen Charakter haben, sie sollten nicht reines Beiwerk sein, wie das bei der katholischen Messe ist, wo eigentlich die Form alles ist und der Inhalt so gut wie gar nichts. Aber sie sollen eben auch nicht in einer lehrbuchhaften Form gebracht werden. Dazu dienen die Vorträge, die wir im Rahmen unserer Gemeinschaftstage halten und wo wir das anders gestalten können, als wir es sonst machen. Wir haben dann natürlich im Rahmen unserer Feier die Dichtkunst einzusetzen. Was ich von den Liedern gesagt habe, gilt natürlich genauso von den Gedichten. Auch Gedichte, weil sie eingängig sind, weil sie sich einprägen, weil sie haften bleiben, zumindest mit einigen Zeilen, mit einigen Wendungen, sind natürlich hervorragend geeignet, nicht nur die Jugend zu bilden, sondern auch uns selbst in bestimmte Schwingungen zu versetzen. Wir können also mit Gedichten eine bestimmte Stimmung hervorrufen. Es gibt bestimmte Gedichte, wo mir auch heute noch, obwohl ich sie mehrfach gehört habe und obwohl ich sie mehrfach laut gelesen habe, ein Kribbeln über die Haut fährt oder mir die Haare sogar zu Berge stehen, also dieser Schauer mich ergreift. Und das zeigt, dass dort eben einem Dichter etwas Großartiges gelungen ist, eben Dinge, die wesentlich sind, so in Worte zu fassen, dass sie uns ergreifen. Und wenn das bei uns der Fall ist, dann, wie gesagt, wenn der Mensch ergriffen wird von dieser Sache, dann sagt er hinterher, diese Feier, sie ist wichtig, sie ist wesentlich gewesen. Wir alle sind irgendwo Einzelmenschen, wir alle stehen alleine im Leben, wir alle müssen uns irgendwo durchkämpfen und durchbeißen. Aber wir sind auch Gemeinschaftswesen. Wir als Menschen können ohne Gemeinschaft überhaupt nicht leben. Und diese Gemeinschaft wird dann in Festen, in der Feiergestaltung beschworen. Es gab früher, als das Leben noch etwas härter war als heutzutage, den Spruch, saure Wochen, frohe Feste. Und das passte so ein bisschen zusammen. Das heißt, das Leben war enorm hart, aber dann die Glanzpunkte des Lebens, um überhaupt durchhalten zu können, das waren dann die Feste. Und da hat man nicht sich bei den Festen hingesetzt und hat gesagt, mein Gott, die Ernte, das war ja Wahnsinn. Wir haben da 16 Stunden jeden Tag gearbeitet und das also 2 Monate lang und so. Jetzt sind wir restlos kaputt, jetzt wird erstmal richtig ausgeschlagen. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat sich dann zusammengefunden in der Feier, um in dieser Feier letztlich auch sich abzulösen, abzuheben vom Alltag und eine Form zu gewinnen, die einem Kraft gibt für die Zukunft. Denn wenn ich immer nur mit diesem eintönigen Arbeitsalltag hinleben würde und vielleicht als einziges Positives dann mal hätte, dass ich mal ein bisschen länger ausschlafen kann, weil jetzt ist also Ruhe und die Ernte ist jetzt vorbei, dann wäre das nichts, was uns Kraft geben kann. Kraft kann uns nur geben, wenn wir Glanzpunkte in unser Leben setzen. Und Glanzpunkte sollen eben Fest und Feiergestaltung sein. Die sollen uns wieder Mut machen. Die sollen uns für die Zeit, die vor uns liegt, wiederum Kraft geben. Und das ist eine Aufgabe, die wir in dieser Gemeinschaft sehen, Kraft zu geben. In einer Zeit, wo es so viel Böses gibt, wo es so viel Widernatürliches gibt, wo es so viele Dinge gibt, die unserem Wesen widersprechen, so viel Drohung für unser Volk, für unsere Menschenart, das alles steht vor uns, das alles sehen wir auch, darüber schimpfen wir, man braucht nur eine Zeitung aufzuschlagen, Fernsehen zu sehen, Nachrichten, man ärgert sich. Es gibt den ganzen Tag nichts anderes, was sich ärgert. Ich beziehe seit 15 Jahren keine Tageszeitung mehr, weil ich sonst also an meiner Galle zugrunde gegangen wäre. Auch das ist eine Sache, die man also wirklich beherzigen sollte. Das haben die Chinesen schon gesagt. Das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Gedanken. Und wenn wir unsere Gedanken negativ beeinflussen, dann beeinflusst das unser ganzes Leben auch negativ. Das heißt, es gehört das Abschirmen von negativen Einflüssen auch dazu. Wir müssen das natürlich alles wissen, was es da gibt. Aber wenn wir ungebremst die gesamte negative Flut, die wir um uns sehen, auf uns einströmen lassen, dann haben wir überhaupt nicht die Kraft, positiv zu wirken. Und nur mit positivem Wirken können wir andere auch überzeugen. Das heißt, das ist auch eine Art der inneren Kraftfindung, dass wir uns abschirmen von negativen Einflüssen, von negativen Gedanken. Und wenn man sich dann abgeschirmt hat und wenn man diese Kraft gesammelt hat, dann kann man sie auch weitergeben und dann sollte man sie weitergeben auf solchen Festen und Feiern, wie wir sie gestalten. Und wenn es denn einem gelingt, wirklich Fröhlichkeit aufkommen zu lassen, und das ist ja gestern Abend hier der Fall gewesen und nicht zum ersten Mal der Fall gewesen, dann ist das gelungen gewesen. Dann hat man Kraft geschafft aus dieser Fröhlichkeit, aus diesem Erleben heraus und kann jetzt in die Weihnachtszeit gehen und vielleicht auch in einige Wochen und Monate darauf gehen mit gestärktem Gefühl und mit einer besseren Einstellung, mit einem besseren Selbstbewusstsein und mit einer besseren Begegnung gegenüber den feindlichen Einflüssen, die wir aus der Umwelt haben. Auch das ist also gerade für uns, die wir ja leider, sage ich, noch eine kleine Minderheit in unserem Volke sind, eine ganz wichtige Sache, Kraft zu tanken auf solchen Feiern. Und deswegen sage man nicht, die seien überflüssig, die seien sinnlos. Es ist eine der wesentlichen Dinge gewesen, als die junge Mannschaft, sag ich mal, damals waren wir noch ein bisschen jünger, im Jahre 80, also vor jetzt 15 Jahren, die Artgemeinschaft übernahm und dort also den alten Leiter Dr. Kussero entmachtete, weil es eben nicht mehr weiterging. Es war eine der wesentlichen Dinge, die wir gemacht haben, dass wir die Feiergestaltung eingeführt haben, der Jahreskreisfeier. Das war nämlich zweimal in den Anfängen gewesen und bei der Gefährtschaft Berlin gewesen, aber Dr. Kussero hat in den letzten 10, 15 Jahren diese Jahreskreisfeier, Sommersonnenwende oder Ähnliches, nicht mehr gefeiert. Das war eine unserer ersten Dinge, dass wir das also wieder eingeführt haben, dass wir Sommersonnenfeiern wieder eingeführt haben, dass wir eben Weihnachtsfeiern noch eingeführt haben. Nicht nur reine Vortragstätigkeit, wie es Dr. Kussero gemacht hat, sondern eben Feiergestaltung aus diesem Bewusstsein heraus, dass nur daraus eine Gemeinschaft leben kann. Theoretisch hat Dr. Kussero das durchaus gesehen. In seinen Büchern ist das alles drin. Da steht das also, dass man Jahreskreisfeiern macht. Und es steht auch drin, die Art Gemeinschaft feiert Jahreslauffeiern. Aber jedenfalls, zu dem Zeitpunkt, als ich dazu gekommen bin, und das ist, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, müsste 69 gewesen sein, ja. Also schon so gut wie gar nicht mehr wahr. Also als ich dazu gekommen bin, da jedenfalls wurde schon nicht mehr gemacht. Da war das also eine reine Vortragstätigkeit, die stattfand. Man hat vielleicht auch mal ein paar Dias über Bilder gezeigt, aber Feiergestaltung gab es in dieser Form nicht mehr. Das haben wir dann abgeändert und durchgeführt und ich meine, das ist also auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das sind die Punkte, die ich jetzt zusammengefasst hier sagen wollte. Ich meine, wenn es uns gelingt, eine Feierform zu finden, die gut und überzeugend ist, dass wir dann an ihr auch festhalten sollten. Wir sollten bei der Feier, und das ist ein weiterer Punkt und das ist der abschließende Punkt, sollten wir nicht darauf achten, es müsste immer wieder etwas Neues gebracht werden. Das ist gar nicht so wichtig. Man sollte durchaus probieren, man sollte durchaus mal sehen, wie wirkt das, wie wirkt das, wie wirkt das. Nur wenn man einmal festgestellt hat, ein Gedicht wirkt gut, dann kann man es auch immer wieder in der Feier einsetzen. Oder ein Lied gehört eigentlich in diese Feier rein, dann kann man dieses Lied auch immer wieder in die Feier reinsetzen. Nicht umsonst gehen viele, die ansonsten der christlichen Kirche fernstehen, zu Weihnachten in den Gottesdienst. Warum? Weil sie hören wollen, es begab sich aber zu der Zeit. Das ist etwas, das haben sie als Kind gehört und dann werden sie in Weihnachtsstimmung versetzt. Das ist wie ein Mantra, so würde man also heute yogamäßig sagen, ein Mantra, was, wenn das dann kommt, dann wird man in eine bestimmte Stimmung versetzt. Das heißt, wenn jetzt es begab sich aber zu der Zeit vorgelesen wird, dann wird bei ihnen Weihnachtsstimmung ausgelöst. Warum? Schon als kleine Kinder haben sie das gehört und hinterher gab es Geschenke. Das ist wie bei den Pavlovschen Hunden. Es klingelt ein kleines Glöckchen und hinterher gibt es Futter. Wenn das Glöckchen klingelt, dann läuft also schon der Speichel im Mund zusammen, selbst wenn es hinterher kein Futter gibt, weil man weiß, es gibt dann anschließend gleich Futter. Und so ist es eben mit diesen Dingen, mit fest überlieferten Formen. Ich habe das hier so ein bisschen ironisiert, aber da ist eben halt was dran. Man wird in eine bestimmte Stimmung versetzt durch das Aufrufen dieser bestimmten Formen. Das autogene Training arbeitet damit, dass man sich bestimmte Dinge vorstellt. Meinetwegen, ich habe einen Mandanten gehabt, einen Arzt, der hat sich dann immer vorgestellt, wenn er jetzt total abgespannt war, kaputt war und gestresst war und nicht schlafen konnte, dann stellte er sich geistig vor, wie er an einem Segelboot lag und so langsam im Hafen hin und her gewiegt wurde. Und innerhalb von 2 Minuten konnte er schlafen. Einfach durch dieses Bild, in das er sich versetzt hat, hat er sich dann also in den Schlaf hineinversetzt. Das ist die Wirkung des autogenen Trainings. Und das ist eben halt die Wirkung von solchen Vorstellungsbildern. Und das, wenn diese Vorstellungsbilder ihm etwas Positives bewirken, dann hat der Mensch ein Interesse daran, sie wieder aufzusuchen. Und deswegen gehen so viele Menschen zu Weihnachten in die Kirche, die sonst überhaupt nicht reingehen. Eben um dieses positive Gefühl, was sie in der Kindheit mal gehabt haben, verbunden mit Kindergottesdienst oder dass ihre Eltern sie nicht mal, um das wieder zu bekommen, um in Weihnachtsstimmung versetzt zu werden. Und genauso kann es eben bei uns auch, wenn wir denn einmal eine überlieferte Form gefunden haben, ich sehe das jetzt noch nicht, jetzt sind wir noch ein bisschen am Experimentieren, wenn wir sie einmal haben, dann sollte man dann auch daran festhalten. Julfeier machen, weil dann die Irminsel aufgestellt, weil es dann so viele sind. Aber das ist eben die Wirkung, die so etwas hat. Auch das wollte ich nur zum Abschluss dieser Ausführung über Feiergestaltung machen. Es gibt sicherlich das eine oder andere dazu noch zu sagen. Nur mit Rücksicht auf die vorgeschriebene Zeit wollen wir keine Aussprache machen. Ich habe das hier nur als Gedanken so mal von mir in den Raum gestellt. Wir können das im Rahmen der Gefährtschaften, im Rahmen der Freundeskreise durchaus noch weiter vertiefen, was hier gesagt worden ist. Ich möchte hiermit aber zunächst mal mich bei Ihnen für das Zuhören bedanken und Verständnis darum bitten, dass ich diese Ausführungen also zu einem Zeitpunkt gemacht habe, wo doch der eine oder andere noch etwas angeschlagen ist von der vergangenen Nacht.